Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen heute inshallah mit dem 34. Unterricht über Muamalat weiter, und wie wir zuvor angekündigt hatten, wir hatten ja zuletzt uns unterhalten über das Thema Al-Hajr. Al-Hajr ist die sogenannte Entmündigung, und heute wollen wir uns inshallah im Anschluss jetzt beschäftigen mit der sogenannten Wakala. Und Wakala bedeutet auf Deutsch Vollmacht oder Bevollmächtigung. Und der Zusammenhang zwischen der Entmündigung, bevor ich über den Zusammenhang zwischen der Entmündigung Al-Hajr und der Vollmacht spreche, noch einmal mich und euch daran erinnern, dass wer sich Mühe gibt, der wird auch am Ende etwas davon haben. Und wie man sagt, also wer sät, der wird auch ernten. Und deswegen immer wieder, wenn du das Gefühl hast, dass die Themen vielleicht anstrengend sind, trocken sind. Das liegt in der Natur des Themas Al-Mu'amalat allgemein. Im Vergleich zu dem Bereich der Ibadat haben wir es mit relativ wenigen Textbeweisen zu tun, also wenigen Ayat und wenigen Hadithen. Wir haben es mit vielen logischen Begründungen zu tun. Und diese Sache macht das Ganze natürlich etwas leblos statt lebhaft. Aber nichtsdestotrotz, es gibt einen Unterschied zwischen einem Gelehrten und einem Nicht-Gelehrten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sind etwa diejenigen, die wissen, genauso wie diejenigen, die nicht wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer anderen Aya, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ Darajat. Also wird Allah diejenigen von euch, die gläubig sind und denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen erhöhen. Und wir sehen, dass derjenige, der Wissen hat, oder dass das besonders hervorstehende Merkmal einer Person oder einer wissensreichen Person ist eben, dass sie nicht nur selbst profitiert von diesem Wissen, sondern auch andere davon profitieren. Er ist selbst durch dieses Wissen, wer sich am Wissen über Koran und Sunna hält, ist rechtgeleitet, und er leitet andere ebenfalls recht. Und deswegen, und wir wissen ja, dass diejenigen Taten, von denen man nicht nur selbst etwas hat, wie das Salah und das Zakat oder das Fasten, besser gesagt, das sind alles Ibadat, hat man selbst was davon. Aber Ibadat, von anderen etwas davon haben, die haben eine besondere Rangstellung. Und der Gelehrte am Tag der Auferstehung wird mit Sicherheit nicht nur seine eigenen Taten vorbringen oder werden nicht nur seine eigenen Taten gewogen, sondern er wird auch die Taten Grund dafür sein, dass er auch die Belohnung anderer ebenfalls mit sich bekommt, weil er sie ja den Weg gewiesen hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ja gesagt hat, dass wenn du der Grund bist dafür, dass ein anderer was Gutes macht, erhältst du die gleiche Belohnung wie derjenige, der sie gemacht hat, ohne dass du von ihm irgendwie eine Belohnung wegnehmen würdest. Deswegen, das Streben nach Wissen bei den meisten Leuten endet im Kapitel der Ibadat und eigentlich da noch viel früher. Also das, wenn die Leute sich mit dem Fiqh beschäftigen, dann endet das irgendwo bei As-Salah, vielleicht wie man das Gebet verrichtet, bei Sifatus-Salah. Und das war es dann auch schon, ja. Aber viele Bereiche der Tahara und viele Bereiche des Salah und geschweige dessen, dass es auch über das Zakat gibt und Siyam gibt und Hajj gibt, das sind alles Bereiche, mit denen die Leute sich schon meistens gar nicht beschäftigen, ganz abgesehen von den Bereichen der Muamalat, der zwischenmenschlichen Handlungen, also nach den Ibadat, in denen wir uns ja jetzt gerade befinden. Und das hat zur Folge in der Realität, ihr merkt, es gibt immer wieder neue, sage ich mal, Angelegenheiten, mit denen die Menschen sich beschäftigen im Alltag. Es gibt neue Arten von Dingen, die man erwerben kann. Es gibt neue Arten von Verträgen, die es vorher so in dieser Form noch gar nicht kannte. Und all diese Sachen, viele Menschen stürzen sich in diese Sachen hinein, ohne zu wissen, ob das überhaupt für sie erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Gar nicht unbedingt mit schlechter Absicht, weil sie gar nicht daran gedacht haben, dass der Islam vielleicht auch darüber ein Urteil gefällt hat und dass dieser Bereich des Lebens ebenfalls abgedeckt ist von der Religion. Ihr wisst, dass alle Bereiche des Lebens von der Religion abgedeckt sind. Es gibt keinen Bereich, der nicht davon abgedeckt ist. Und so stürzen sich manche Leute in Verträge und stürzen sich manche Leute in Käufe, das sind ja auch nicht anders als Verträge, und stellen hinterher fest, da ist ja irgendwie was doch nicht ganz in Ordnung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Sachen lernen und das auch weitergeben, auf dass wir Grund sind dafür, dass andere Menschen immer islamkonform handeln in ihrem Alltag und dass sie auch verstehen, dass der Islam sich nicht nur in der Moschee befindet, sondern der Islam eine Religion ist, die alle Aspekte des Lebens, im Gegensatz zu vielen anderen Religionen, die alle Aspekte des Lebens berücksichtigt. Und deswegen ist der gläubige Muslim erst dann ein wirklich aufrichtiger Gottergebener, wenn er sich Gott auch in allen Situationen ergibt und nicht nur eben, wenn es um die Gebete geht. Das Thema Wakala, Vollmacht, Bevollmächtigung, wir werden aber jetzt immer versuchen, den arabischen Begriff zu benutzen. Das Thema Wakala steht in starkem Zusammenhang mit dem Thema Al-Hajr, die Entmündigung vor. Warum? Weil wenn jemand entmündigt wird, dann ist ja die Frage, wer darf denn in seinem Namen handeln und zu seinen Gunsten agieren? Wie zum Beispiel, denkt mal an das Kleinkind, das er entmündigt ist, das nicht kaufen darf und nicht verkaufen darf. Und diese Person braucht ja jemanden, der für ihn handelt, zu seinen Gunsten. Und das ist ja, nichts anderes als ein Bevollmächtigter letztendlich. Wir haben ihn Wali genannt, damals, als wir über Hajr gesprochen haben. Aber in Wirklichkeit ist es ja einfach eine Art Wakala, eine Art Vollmacht, die er erhalten hat. Diesmal nicht, und das ist vielleicht der Unterschied, diesmal nicht eben von dem, es gibt keinen, der ihn bevollmächtigt hat, also nicht von dem Entmündigten, weil der bevollmächtigt niemanden, aber über ihn wird jemand eingesetzt. Ja, und, aber er ist ja wie gesagt nichts anderes als ein Wakil. Wakil ist der Bevollmächtigte. Ja, gucken wir uns das Wort sprachlich erstmal an. Wakala kommt vom arabischen Verb Wakala. Und Wakala hat verschiedene Bedeutungen, unter anderem anvertrauen, aufbewahren, aber auch bevollmächtigen und auch überlassen. Und auch sich auf jemanden verlassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Und dieses Wort Tawakkul habt ihr sicherlich schon öfter gehört, im Sinne von Gott vertrauen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Er ist der Herr des Ostens und des Westens. Es gibt keinen Gott außer ihm. So nimm ihn dir zum Wakil. So nimm ihn dir zum Wakil, zum Sachverwalter. Ja? Und diese Sache ist, oder das Gottvertrauen bedeutet ja nichts anderes, als dass du letztendlich auf Allah vertraust und ihm die Angelegenheit überlässt. Ja? Zum Beispiel tut dir jemand in diesem Leben Unrecht und statt dass du dir dein Recht selbst einholst, verlässt du dich auf Allah, dass er sich für dich einsetzen wird. Du lässt die Sache für Allah oder dass er dir vergeben wird, ja? Dass Allah dich um Rangstufen erhöhen wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich belohnen wird dafür, dass du von deinem Recht abgesehen hast und so weiter und so fort. In Wirklichkeit übergibst du die Sache Allah und das ist nichts anderes sprachlich gesehen als eine Form von Wakala. طيب. Insofern gibt es viele, also das ist die sprachliche Bedeutung des Wortes. Kommen wir zur religiösen Bedeutung, zur gesetzlichen Bedeutung. Was verstehen wir jetzt in Fiqh in diesem Zusammenhang? Ja, Wakala ist die Bevollmächtigung eines Jaiz al-Tasarruf. Ich werde gleich sagen, was das ist, aber das haben wir natürlich schon mehrmals gehabt. Nochmal, Wakala ist die Bevollmächtigung eines Jaiz al-Tasarruf an einen weiteren in Angelegenheiten, in denen man sich vertreten lassen kann. Was ist ein Jaiz al-Tasarruf? Jaiz al-Tasarruf ist jemand, der geschäftsfähig ist. Das ist das deutsche juristische Wort für geschäftsfähig. Und wir haben ja schon durch das Thema Al-Hajr gesehen, dass nicht jeder, der erwachsen ist und im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte ist, deswegen auch geschäftsfähig ist. Jaiz al-Tasarruf ist. Es kann ja sein, dass er entmündigt worden ist. Und das ist eben hier auch der entscheidende Unterschied. Insofern sagen wir, eine Jaiz al-Tasarruf-Person ist zum einen schuldfähig, auf Arabisch Mukallaf, und sie ist auch natürlich ein freier Mensch und sie ist besonnen, Rashid. Sie ist besonnen, Rashid. Und diese Person oder eine geschäftsfähige Person ist eine Person, die sich rechtswirksam binden darf. Ja, das ist eine Person, die also zum Beispiel einen Kaufvertrag eingehen darf. Sie kann kaufen, verkaufen, mieten, vermieten, verschenken. Das ist alles eine geschäftsfähige Person. Wenn wir jemanden, wenn wir ein, jetzt eine Wakala haben, zu einer Wakala gehört natürlich immer, gibt es bestimmte Säulen, die zu einer Wakala gehören, also ohne die eine Wakala nicht vorstellbar ist. Ja. Zum einen haben wir eine Person, die jemanden bevollmächtigt. Richtig? Das nennen wir auf Arabisch den Muwakkil. Ja, den Muwakkil. Dann haben wir die andere Person, das ist die bevollmächtigt worden ist, das nennen wir den Wakil. Oder auch Muwakkal, aber meistens sagt man Wakil. So, und dann haben wir auch eine Sira. Die Sira, haben wir gesagt, ist die sogenannte Formulierung, wodurch diese Wakala zustande kommt. Ja? Das heißt, der Muwakkil sagt zum Beispiel, ich bevollmächtige dich. Ja? Und das ist die Sira. Und die muss natürlich beinhalten, worum es geht, in welcher Angelegenheit jemanden bevollmächtigt. Ist es eine allgemeine Wakala oder ist es eine eingeschränkte Wakala? Das sind alles Themen, über die wir uns inshallah noch unterhalten werden. Und wir werden auch natürlich sehen, auf was sich eine Wakala beziehen darf und auf was sich eine Wakala nicht beziehen darf. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, bei der Definition fügen sie noch hinzu, dass es nicht nur um eine Bevollmächtigung eines Jaiz Tasarruf an einen weiteren, also eine weitere Person, Jaiz Tasarruf ist, in einer Angelegenheit, in der man sich vertreten lassen darf. Und manches fügen noch hinzu, zu Lebzeiten des Muwakkil. Das ist richtig, weil per Definition verstehen wir eine Wakala, geht es bei einer Wakala nur um Leute, die am Leben sind. Nur um Leute, die am Leben sind. Gibt es auch Bevollmächtigungen über den Tod hinaus? Selbstverständlich gibt es auch Bevollmächtigungen über den Tod hinaus. Nur wir nennen sie dann nicht im Fiqh Wakala, sondern Wasiyya. Okay, Wasiyya. Weil es kann ja sein, dass du deine Hinterbliebenen, deine Erben beauftragst, etwas Bestimmtes mit einem Teil deines Vermögens zu machen, nachdem du gestorben bist, dann ist das eine Bevollmächtigung in Bezug auf dein eigenes Vermögen in einem Bereich, den Allah dir erlaubt hat. Insofern ist es eine Wakala. Nur wir nennen sie Wasiyya, wenn es über den Tod hinausgeht und nicht mehr Wakala. Wakala an sich ist eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Denn durch die Wakala wird das Zusammenleben der Menschen erleichtert. Das heißt, nicht immer, durch die Wakala musst du nicht immer selbst eine Tätigkeit begehen, sondern du kannst auch eine andere Person beauftragen, für dich etwas zu machen, und es ist dann gerade so, als hättest du es selbst gemacht. Ja? Beispiel, jemand möchte einen Ehevertrag eingehen. Aber er kann an dem Ort nicht anwesend sein. Dann kann er jemanden beauftragen, der für ihn diesen Ehevertrag in seinem Namen eingeht. Und dann ist es genauso, als wäre hätte er selbst diesen Ehevertrag geschlossen. Ja? Das ist eine große Erleichterung. Und wir werden sehen, dass diese Thematik natürlich besonders in den Muamalat eine große Erleichterung darstellt. Ja? Und auch oft Anwendung findet. Ja? Natürlich muss man auch aufpassen, gerade als Wakil, also als Bevollmächtigter, dass der Mensch sich nicht selbst Sachen auferlegt oder auferlegen lässt oder besser gesagt sich selbst auferlegt, weil eine Wakala musst du ja nicht annehmen. Also wenn jemand dich mir etwas bevollmächtigt, musst du ja nicht unbedingt damit einverstanden sein. Ja? Dieser Vertrag ist ja für dich nicht bindend. Aber wenn du die Sache auf dich nimmst, dann musst du auch sicher sein, dass du diese Sache bewältigen kannst. Und deswegen, diese Thematik ist nicht ganz ohne, gerade wenn es um Amanat geht, wie zum Beispiel jemand, also um anvertrautes Gut geht, wie jemand, der einer anderen Person sagt, hier ist meine Zakat, bitte gib sie an eine Person, die Zakat berechtigt ist. Ja. Dann darf der Wakil sie nur annehmen, wenn er damit weiß, etwas anzufangen und auch weiß, wo er sie hergeben kann. Ansonsten lastet auf einem dann eine große Last, ja, und eine große Verantwortung, die man ja freiwillig auf sich genommen hat. Jetzt müssen wir noch die Gesetzlichkeit der Wakala beweisen. Wir haben sie zwar sprachlich bewiesen, aber wir haben sie nicht gesetzlich bewiesen. Zunächst einmal die Gesetzlichkeit der Wakala leiten wir ab aus dem Koran und aus der Sunna und aus dem Ijma'. Insofern, die Gelehrten, um gleich am Ende anzufangen, sind sich über die Gesetzlichkeit der Wakala grundsätzlich einig. Wenn ich sage grundsätzlich, dann meine ich im Allgemeinen, dass es natürlich auch Fälle gibt, in denen die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht sind. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es grundsätzlich gesetzlich ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, und das ist ein schöner Beweis, weil er auch uns eine weitere Thematik öffnet. Allah sagte sinngemäß in Surat al-Kahf, Surah Nummer 18, Vers 19, da geht es ja um die Geschichte der sieben Schläfer, die nachdem sie eine lange Zeit geschlafen haben und Allah subhanahu wa ta'ala sie da aufgeweckt hat und sie in einer Epoche wieder aufgewacht sind, die viel besser war als die Epoche, in der sie vorher gewesen sind. Sie sind eingeschlafen in einer Zeit, wo sie vor den Menschen damals, vor den Ungläubigen geflüchtet sind, um ihr Leben gerannt sind, in eine Höhle und aufgewacht dann wiederum in einer Zeit, in der die Umgebung Allah subhanahu wa ta'ala ergeben war. Und das gehört zur gewaltigen Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala. Und nachdem sie aufgewacht waren, heißt es dann im Koran Karim, so schickt einen von euch mit diesen euren Silbermünzen in die Stadt. Er soll sehen, welche ihre reinste Speise ist und euch davon eine Versorgung bringen. Was hat das mit unserer Thematik zu tun? Ganz einfach, das ist nichts anderes als eine Wakala, wenn jemand Geld von anderen nimmt und in die Stadt geht und für sie etwas einkauft. Inwiefern ist diese Aya ein Beweis? Diese Aya ist ein Beweis bei denjenigen Gelehrten, die der Ansicht sind, dass die Scharia der Völker vor uns für uns ebenfalls Beweiskraft haben. Weil Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns von einer Zeit, die vor der Herabsendung des Koran Karim gewesen ist. Und die Frage ist, ist überhaupt die Sache für uns relevant? Und richtigerweise sind diese Sachen für uns relevant, sofern unser Gesetz diesem nicht widerspricht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls über Yusuf alayhi salatu wassalam, er sagte in Vers 55, Surat Yusuf, Surah Nummer 12, setze mich über die Vorratskammern des Landes ein, ich bin ein kenntnisreicher Hüter. Und das ist auch nichts anderes als eine Wakala, denn er verwaltet die Vorratskammern Ägyptens. Aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen wir ebenfalls einen Hadith bei Bukhari und bei Muslim, und der Wortlaut ist aus Sunan Abi Dawud. Und zwar heißt es über Urwa ibn Abi al-Ja'd al-Bariqi radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm einmal einen Dinar gegeben hatte, also eine Goldmünze gegeben hatte, um damit ein Eid-Opfertier oder ein Schaf zu kaufen. Okay, hier haben wir schon, wenn wir hier aufhören würden, hätten wir schon die Vollmacht, die Wakala, richtig? Aber es geht noch weiter, und das ist für uns sehr wichtig für den weiteren, für die weiteren Unterrichte. Dann ging er mit einem Schaf, Entschuldigung, er kaufte dann zwei Schafe und verkaufte eins für einen Dinar. Dann ging er mit einem Schaf und einem Dinar zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück, der für ihn in seinem Handel um Segen bat und sagte, selbst wenn er Staub kaufen würde, würde er Gewinn machen. Auf jeden Fall haben wir hier eine Wakala, und aus diesem Hadith, warum ist der so wichtig? Weil wir können aus diesem Hadith Sachen ableiten, über die wir noch sprechen werden. Unter anderem, dass der Urwa radiallahu anhu mit einem Dinar beauftragt worden ist, und er hat sich gar nicht an die Wakala des Propheten gehalten. Und trotzdem war er im Nachhinein einverstanden. Und das ist eigentlich ein Problem, weil wenn du jemanden bevollmächtigst, dann möchtest du gerne, dass er das macht, was du auch, womit du ihn beauftragt hast. Und die zweite Angelegenheit ist, dass er zwei Schafe gekauft hat, und für jedes Schaf hat er einen halben Dinar bezahlt. Und wie viel hat er zurückbekommen für das eine Schaf, was er verkauft hat? Einen ganzen Dinar. Insofern hat er 100% Gewinn gemacht. Und das weist darauf hin, dass es erlaubt ist, Gewinn zu machen, selbst wenn es ein Vielfaches ist von dem, was der Einkaufspreis gewesen ist. Es gibt also keine Grenze, wie viel man Gewinn machen darf grundsätzlich. Ja. Ebenfalls können wir noch andere Sachen aus diesem Hadith entnehmen, aber entscheidend ist, dass der Prophet a.s. hier jemanden bevollmächtigt hat, und es war das Eigentum des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also nicht Urwa, sondern das Propheten sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, durch welchen Ausdruck, durch welche Sira kommt es denn zu einer Wakala? Die Scharia hat keinen bestimmten Ausdruck festgelegt, aber wie bei allen anderen Dingen auch, wenn man sich vorstellen kann, gibt es Ausdrücke, die eindeutig sind. Hiermit bevollmächtige ich dich in der Sache so und das zu tun. Das Wort bevollmächtige ist natürlich ein eindeutiger Ausdruck, aber es gibt auch mehrdeutige Ausdrücke. Ja? Wenn jemand einen mehrdeutigen Ausdruck macht und dieser Ausdruck gilt in dieser Gesellschaft oder gemäß der Sprache der Leute als eine Form der Bevollmächtigung, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ja? Das kann ja auch, und das kann natürlich schriftlich sein, kann auch mündlich sein, das alles spielt keine Rolle. Und so weiter und so fort. Das heißt also, die islamische Religion hat keinen bestimmten Ausdruck vorgeschrieben. Alles, was in einer jeweiligen Gesellschaft als Wakala verstanden wird, ist ebenfalls als Wakala zu verstehen. Und das kann auch eine Handlung sein. Wenn jemand zum Beispiel jeden Morgen, wenn ein Arbeitgeber jeden Morgen eine Münze auf den Tisch legt und der Arbeitnehmer diese Münze nehmen soll, um ein bestimmtes Material zu kaufen, dann hat er ihm nichts gesagt, hat einfach nur eine Münze auf den Tisch gelegt. Aber die Vereinbarung ist irgendwann mal getroffen worden, muss deswegen jetzt nicht jedes Mal, aber die Tatsache, dass er die Münze hingelegt hat, ist die Bevollmächtigung dafür. Ja. Insofern, wie gesagt, das ist, grundsätzlich gesehen gibt es wieder den Ijab. Das heißt, der Ijab ist ein Ausdruck seitens des Bevollmächtigenden, des Muwakkil, und dass er jemanden bevollmächtigen will. Und es gibt wieder den Qabul aus der Seite des Bevollmächtigten, dass er eben das annimmt. Ja, ich bin damit einverstanden, jawohl, kein Problem, irgendwas, was darauf hinweist, dass er das machen möchte. Ja. Grundsätzlich gesehen sagen wir, eine Wakala muss auch das beinhalten, worum es geht. Und wir akzeptieren keine Wakala, die sich auf alles bezieht. Also wenn jemand sagen würde, ich beauftrage dich in Bezug auf alles, was mich persönlich angeht. Ja, das ist ein großes Risiko und deswegen auch in vielen anderen Gesetzen wird so etwas gar nicht erst akzeptiert. Oder, was auch gibt, dass man unterscheidet von Thema zu Thema. Dass man allgemeine Vollmachten akzeptiert in Angelegenheiten, die nicht sehr riskant sind. Aber in anderen Angelegenheiten, wie zum Beispiel beim Kaufen und Verkaufen von Immobilien, dann manche Gesetze verlangen dann eine spezielle Wakala für diese Angelegenheit. Ja. Und das macht auch Sinn und ist auch kein Vergehen, wenn das jeweilige Gesetz dann entsprechend angeglichen wird, ja, weil der Islam hat die Sache offen gelassen. Er hat nicht gesagt, Al-Wakala gilt immer, allgemeine Wakala gelten immer oder gelten nie, sondern diese Sachen unterliegen dem Nutzen und dem Schaden der Menschen. Deswegen können sie entsprechende Einschränkungen erlassen oder Gesetze erlassen, die diese, solche Sachen einschränken, die zugunsten der Menschen sind. طيب. Worauf kann sich denn eine Wakala grundsätzlich beziehen? Theoretisch gesehen kann sich eine Wakala auf drei verschiedene Fälle beziehen. Fall Nummer 1, die Wakala ist sowohl sahih, also rechtskräftig, gültig, die Wakala ist sowohl sahih, wenn der Muwakkil ist nochmal der die Wakala in Auftrag gibt, ja? Also der Bevollmächtigende, okay? Jemand anders bevollmächtigt. Die Wakala ist sowohl sahih, wenn der Muwakkil diese Aufgabe erledigen kann, als auch wenn er dies nicht kann. Es geht jetzt hier um die Thematik, in welchen Dingen kann man überhaupt Wakala machen? Bei welchen Bereichen kann man überhaupt Wakala machen? Okay? Du kannst nicht für alles Wakala machen. Da kann ich dir zum Beispiel sagen, ab morgen, barakallahu fiqh, möchte ich nicht mehr 5-mal pro Tag beten und sollst für mich diese 5 Gebete verrichten. Keiner würde sagen, das war etwas Gültiges. Richtig? Also, deswegen nochmal, erster Fall ist, die Wakala ist sahih, wenn der Muwakkil diese Aufgaben erledigen kann, aber auch wenn er sie nicht erledigen kann. Der zweite Fall, wir werden gleich Beispiele dazu sehen, ja, aber der zweite Fall ist, das Gegenteil vom ersten. Die Wakala ist fasid, ungültig. Wenn der Muwakkil diese Aufgabe erledigen kann und auch wenn er sie nicht erledigen kann. Nummer 3, sie ist nur dann gültig, sie ist nur dann sahih, wenn der Muwakkil die Aufgabe nicht erledigen kann. Ja, weil dann macht sie Sinn. Wenn er sie nicht erledigen kann, will er jemand anders damit beauftragen. Okay? Sollte er sie aber selbst erledigen können, ist sie fasid. Okay, das ist der dritte Fall. Nochmal, Fall Nummer 1. Egal, ob der Muwakkil sie erledigen kann oder nicht, sie ist sahih. Fall Nummer 2. Egal, ob er sie erledigen kann oder nicht, sie ist fasid. Und Nummer 3. Sie ist nur sahih, wenn er sie nicht erledigen kann. Wenn er sie selbst nicht erledigen kann. Das sind die drei Fälle. Schauen wir uns den ersten Fall an. Und zwar die gültige Wakala. Grundsätzlich gesehen, allgemein gesehen, können wir sagen, bei Muamalat haben wir kein Problem mit Wakala. Grundsätzlich gesehen haben wir bei einer, also wenn ich sage grundsätzlich, allgemein heißt, es gibt Ausnahmen manchmal, okay? Aber Ausgangslage ist, dass wir bei Muamalat kein Problem mit einer Wakala haben. Das sind keine Gottesdienste. Und wenn ich jemanden anderen beauftragen kann, eine Sache für mich zu tun, warum nicht? Nummer 2, bei Ibadat. Bei Ibadat da ist es grundsätzlich, natürlich merken wir problematisch. Warum? Weil der Gesetzgeber des Öfteren von dir etwas verlangt zu tun. Und wenn er von dir etwas verlangt hat zu tun, es geht um dich, dich als Individuum, du sollst es tun, dann grundsätzlich gesehen kannst du nicht jemand anderes damit bevollmächtigen, richtig? Warum sage ich wieder grundsätzlich was? Es gibt ja auch Ausnahmen, ja? Wenn du zum Beispiel Muadzin bist, dann sollst du einen Adhan machen, aber sollst du abwesend sein, jemand anderes damit beauftragen, wo ist das Problem? Weil es geht ja hier auch nicht darum, dass du es per se machst, sondern es geht darum, dass es gemacht wird. Und hier sehen wir auch einen Unterschied zwischen der Kollektivpflicht, Fard Kifaya und Fard Ain. Ja? Beim Salah ist es nicht möglich. Beim Salah ist es nicht möglich. Aber bei der Hajj ist es bedingt möglich. Ja? Also wir sehen, wir müssen da schon ein bisschen unterscheiden, deswegen schauen wir uns auch ein paar Beispiele dafür an. Erst einmal, wie gesagt, wir sind bei der gültigen Wakala, wir haben gesagt, bei Muamalat, ich möchte etwas kaufen, etwas verkaufen, etwas mieten, etwas vermieten, etwas verschenken, etwas entgegennehmen, all diese Sachen, da sind Wakalat grundsätzlich erlaubt. Und deswegen bei Geldgeschäften sind die Gelehrten sich sowieso einig, dass Wakalat erlaubt sind. Und ihr habt ja die Beweislage gesehen aus dem Koran, das ist Sunnah, die bezogen sich ja gerade auf Geldangelegenheiten. Bei Ibadat haben wir ein Problem, wenn es um Ibadat rein körperlicher Natur geht. Und das Paradebeispiel dafür ist das Salah, bei dem man andere nicht damit bevollmächtigen kann. Beim Fasten sind die Gelehrten sich uneinig, aber auch da haben wir gesagt, keiner fastet für einen anderen grundsätzlich. Und eine Ausnahme gibt es in Bezug auf das Gelübde-Fasten, das Nether-Fasten für jemanden, der verstorben ist. Aber das ist eine Ausnahme, weil es dafür einen Textbeweis gibt. Aber grundsätzlich gesehen ist Fasten, wenn jemand also gestorben ist und hätte von Ramadan fasten müssen, dann nehmen wir von seinem Erbe und speisen damit arme Leute, weil er kann nicht mehr fasten und der Lebendige fastet nicht für den Verstorbenen sein Pflichtfasten nach. Dann haben wir aber auch Ibadat, die gemischter Art sind. Oder wir haben Ibadat körperlicher Natur, wir haben Ibadat, die geldlicher Natur sind, finanzieller Natur sind. Paradebeispiel dafür ist die Zakat. Okay? Die Zakat ist unproblematisch. Bei der Zakat geht es eindeutig darum, dass dein Vermögen in die Hand einer anderen Person gelangt. Und ob du das selbst machst oder ein anderer, tut nichts zur Sache. Insofern ist es kein Problem, bei der Zakat jemanden zu bevollmächtigen. Und die dritte Art von Ibadat sind die gemischten, die sowohl körperlicher als auch finanzieller Natur sind. Das beste Beispiel dafür ist die Hajj. Und da haben wir gesehen bei der Hajj, dass bei der Pflicht Hajj darf man jemanden bevollmächtigen, wenn man selbst die Hajj nicht vollziehen kann. Richtig? Und bei der Freiwilligen gibt es zwei bekannte Ansichten unter den Ulama. Rahimahumullah ta'ala. Insofern sehen wir, dass es hier zu unterscheiden ist zwischen diesen drei verschiedenen Kategorien, beziehungsweise den zwei Kategorien und die dritte, die sich aus den beiden Kategorien wiederum ergibt. Und im Zweifelsfalle würde man natürlich genauer darauf schauen, worum es geht. Aber wie wir gesagt haben, die meisten Wakalat beziehen sich auf zwischenmenschliche Angelegenheiten, wo es in der Regel unproblematisch ist. Aber damit auch ein Vertrag sattelfest ist und juristisch in Ordnung ist und rechtskräftig ist, ist immer das Beste, dass man sich an die jeweiligen Experten wendet, um solch einen Vertrag aufzusetzen. Weil wenn wir sagen, grundsätzlich gesehen darf man bei Verträgen jemanden beauftragen, aber du machst es falsch, dann ist es schade drum. Hättest du es richtig gemacht, wäre es gültig gewesen und daraus ergeben sich dann manchmal Probleme. طيب. Auch ein schöner Beweis dafür, dass man das Wakala gesetzlich ist, Ja, und das ist ein schöner Beweis, weil es hat jetzt hier nichts mit Materiellem zu tun, sondern mit Immateriellem zu tun. Und zwar geht es darum, dass man jemandem seine Schulden erlässt. Also es geht um den Begriff des Verzeihens, aber im Sinne vom Erlassen, im Sinne des Erlassens, ist auch wieder etwas Materielles. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, es gab mal einen Menschen, der den Leuten Kredite vergab. Er sagte zu seinem Burschen, wenn du zu einem Muflis kommst, ein Muflis ist jemand, der pleite ist. Wenn jemand zu dir kommt von diesen Leuten, denen ich Geld verliehen habe, und der pleite ist, erlasse ihm seine Schulden in der Hoffnung, dass Allah uns unsere Schulden auch erlässt. Abu Huraira sagte, als er dann Allah traf, erließ er ihm seine Schulden. Und deswegen, so wie man mit Allah subhanahu wa ta'ala umgeht, so geht er ebenfalls mit den Menschen um. Deswegen sagt Allah, sagte ja, ana inda dhanni 'abdi bi, das heißt, ich verfahre mit meinem Diener so, wie er über mich denkt. So soll er über mich denken, wie er will. In einer Überlieferung, wenn er über mich gut denkt, bekommt er Gutes. Wenn er mich schlecht denkt, bekommt er Schlechtes. Deswegen, das Wichtigste ist, dass der Mensch über Allah subhanahu wa ta'ala gut denkt. Wie gesagt, wenn wir gesagt haben, dass Wakala gültig sind beim Muamalat, dann können wir das auf den Bereich der Geldgeschäfte anwenden, aber auch auf den Bereich des Heiratens und auch auf den Bereich des Aussprechens von Scheidungen. Ja? Dass wenn jemand zu einem anderen sagt, ich bevollmächtige dich, den Talaq in meinem Namen einmal für meine zweite Ehefrau heute auszusprechen. Dann ist die Wakala relativ eingeschränkt, richtig? Und wenn er es ausspricht, ist sie rechtskräftig. Natürlich, eine Wakala ist ein grundsätzlich beidseitig unverbindlicher Vertrag. Wir reden werden, inshallah ta'ala. Das heißt, du kannst jederzeit deine Bevollmächtigung auch zurücknehmen, die man beauftragt. Ich beauftrage dich, mein Auto zu verkaufen, zwischen 10.000 und 12.000 Euro. Und hinterher ändere ich meine Meinung, kann ich die Wakala wieder zurückziehen. Und der andere muss sie auch gar nicht annehmen. Ja, er muss sie ja gar nicht ausführen, also insofern ist es auch nicht so entscheidend. Ja. Insofern, wie gesagt, das bezieht sich auch auf diese Angelegenheiten alle. Und wenn wir sagen, bei Heirat, dann kann es auch auf Raj'a, die Widerrufung der widerruflichen Scheidung, das kann sich auch darauf beziehen. Ja. Und auch auf Lohnarbeit oder auch auf die sogenannte Ju'ala. Ju'ala bedeutet, wenn du einen Lohn aussetzt für eine bestimmte Tat, wer meinen Kugelschreiber findet, bekommt von mir 10 Euro. Zum Beispiel, ja. Das ist, auch da kann man jemanden damit beauftragen, dass er das für einen ausruft. Und wenn jemand sowas in die Zeitung reinschreibt, ist es auch nichts anderes als letztendlich eine Art Bevollmächtigung. Es gibt aber auch ungültige Wakala. Und zwar haben wir gesagt, es gibt Fälle, in denen die Wakala fasid ist, egal ob man als Muwakkil selbst sie hätte bewältigen können oder nicht. Ja? Und das Beispiel ist dafür das Salah, wie wir gesagt haben. Und ein Einwand könnte lauten, dass jemand sagt, طيب, wenn jemand die Hajj vollzieht, wir sind uns darüber einig, dass jemand für eine andere Person die Hajj vollziehen darf, wenn die andere Person dazu nicht gesundheitlich imstande ist. Wenn sie jetzt zu Hajj geht, wird sie dort auch ein Gebet verrichten, das zu Hajj gehört. Ich rede nicht von den 5 Gebeten, die muss er ja zu Hause machen, wenn jemand beauftragt. Aber ich rede von einem Gebet, und zwar das sogenannte, die 2 Raka'a, die man verrichtet nach dem Tawaf um die Kaaba. Und das ist ein Ritual der Hajj oder der Umrah. Besser gesagt, ein Ritual des Tawaf. Und wir sagen, dieser Einwand ist kein, kein Gegenargument. Warum? Weil es ein Nebeneffekt ist. Es geht hier in der Wakala, du hast nicht die Person beauftragt, für dich zu beten, sondern für dich die Hajj oder Umrah zu machen. Und wenn es ein Nebeneffekt ist, dann ist es kein Widerspruch dazu, dass man jemanden nicht mit einem Salah beauftragen darf. Denn wir reden vom Salah beauftragen und er redet vom Hajj oder Umrah beauftragen. Wallahu a'lam. Wobei ebenfalls keine Wakala machen darf, ist grundsätzlich, sind Schwüre oder Zeugnisse vor Gericht. Weil ein Zeugnis, Sinn und Zweck eines Zeugnisses, dass jemand aussagt, was er bezeugt hat. Ja? Und jemandem zu sagen, sag du vor Gericht, was ich gesehen habe, widerspricht dem Sinn und Zweck des Zeugnisses. Und auch zu schwören, weil jemand zu sagen, schwöre du für mich, widerspricht auch dem Sinn und Zweck des Schwörens, weil das Schwören an sich bei Allah subhanahu wa ta'ala ein Akt ist, bei dem der Gläubige Allah so sehr fürchtet, dass er dabei immer die Wahrheit sprechen wird. Aber jemanden anderes zu beauftragen, der Allah weniger fürchtet, dadurch geht der Sinn und Zweck verloren. Ja. Und andere würden vielleicht schwören, aber man selbst nicht. Und vor allem, das Wichtige ist ja auch beim Schwören vor Gericht, ist ja auch so, es geht tatsächlich darum, wie der andere deinen Schwur auffasst. Weil manche Leute sagen zweideutige Aussagen, aber es geht nicht darum, wie du es gemeint hast, sondern es geht darum vor Gericht, wie der andere das aufnimmt. Das Gleiche gilt auch, das Wakala ebenfalls haben wir gesagt, gilt nicht für das Pflichtfasten. Ebenso gibt es keine Wakala in Bezug auf das Stillen. Auf das Stillen. Aber was würde das bedeuten? Wenn eine Frau, eine Mutter, eine andere Frau beauftragt, für sie zu stillen, dann würde, wenn die Wakala gültig wäre, dann würde die Frau, die gestillt hat, nicht Nährmutter werden, nicht Milchmutter werden. Und das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, sie hat sie gestillt. Und wenn eine Nährmutter ein Kind gestillt hat, dann entsteht die Milchgeschwisterschaft dadurch. Ja. Kann nicht sagen, nein, ich wurde nur beauftragt. Nee, die Milch ist geflossen und das Kind ist gesättigt, mindestens 5-mal, wie wir noch lernen werden, inshallah ta'ala. Und dadurch ist das geschehen. Das heißt also, hier gibt es keine Wakala in Bezug auf das Stillen. Wie ist zum Beispiel bei der Tahara, das heißt bei der Reinigung, wir haben gelernt, es gibt zwei Arten von Tahara. Einmal die Entfernung von Khabath und einmal die Entfernung von Hadath. Das eine ist der materielle und der andere ist der immaterielle Schmutz. Ja? Bei materiellem Schmutz, ich kann jemanden beauftragen, für mich eine Reinigung des Bodens vorzunehmen oder meine Kleider zu reinigen oder was ist das Problem. Aber Hadath wird problematischer. Ja? Mach du für mich Wudu. Und dann habe ich Wudu dadurch. Das sehen wir hier, es geht eindeutig dem Gesetzgeber darum, dass du selbst diese Ibadah vollziehst. Ebenso ist eine Wakala fasid, wenn es um Verbotenes geht. Wenn du jemanden beauftragst, etwas zu tun, was haram ist, geht es auf deine Kappe oder geht es auf die Kappe des Wakil? Auf die des Wakil. Also wenn jemand einen anderen beauftragt, Diebstahl zu begehen, da kann der Dieb nicht sagen, ich wurde nur beauftragt. Ihr sollt den Muakkal zur Rechenschaft ziehen. Ja. Oder eine Person beauftragt, eine andere Person, Zina zu begehen. Denn die Person, die es begangen hat, die hat es begangen. Kann nicht sagen, ich habe es nicht begangen und ich wurde nur damit beauftragt. Okay. Das heißt, Wakala in Bezug auf Haram-Dinge sind Fasid. Und zur Rechenschaft wird gezogen derjenige, der es begangen hat. Und dasselbe gilt für die Mula'ana, über die wir noch eines Tages sprechen werden, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Machen wir an dieser Stelle Stopp. Allah weiß am besten Bescheid. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.